Kundgabe 6028. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1954. Schaffet und wirket. Hereinbrechen der Nacht. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wenige Minuten nur sind noch, bis die Nacht hereinbricht. Und diese wenigen Minuten sollet ihr noch gut nützen. Ihr sollet wirken, solange ihr wirken könnt, weil euch noch das Licht des Tages leuchtet. Denn so die Nacht gekommen ist, werdet ihr nicht mehr schaffen können, weil euch Licht und Kraft dazu fehlt. Ich ermahne euch dringend, dessen eingedenk zu sein, dass euch nicht mehr lange Zeit bleibt zum Schaffen und Wirken und dass ihr deshalb emsig und gewissenhaft die Arbeit leisten sollet, um euch mein Reich zu erwerben, um eine selige Stätte vorzufinden, wo es ewig keine Nacht mehr gibt, wo helles Licht leuchtet und ihr nimmermehr die Nacht zu fürchten brauchet. Wer aber diese Arbeit nicht leistet, dem wird keine Morgensonne leuchten, er wird in der Nacht versinken und wieder endlos lange Zeit benötigen, bis er einmal wieder in das Licht des Tages kommt. Es sind ernste Worte, die ich zu euch rede, Worte voller Liebe und Sorge um euch, denen es frei steht, ob sie den lichtvollen Tag anstreben wollen oder dieser meiner Worte nicht achten und das Erdenleben bedenkenlos, ungenützt vergehen lassen. Sie fürchten die Nacht nicht, weil es für sie noch Tag ist und sie an ein Hereinbrechen einer endlosen Nacht nicht glauben. Und ich warne euch daher eindringlich vor dieser Gleichgültigkeit. Ich halte euch die Worte vor, schaffet und wirket, solange noch Tag ist, denn es kommt die Nacht, da ihr nicht mehr wirken könnt. Ihr kennet die Nacht nicht, von der ich rede, doch ihr habt sie zu gewärtigen. Ihr habt ihre Finsternis und ihre Schrecken zu fürchten, und doch könnet ihr sie noch von euch abwenden, wenn ihr meinen Worten glaubet und die kurze Zeit, da es noch Tag ist, nützet, indem ihr mich ernstlich bittet, euch vor dieser Nacht zu bewahren. Indem ihr bereit seid zur Arbeit, die ihr nur für eure Seele leistet, für euch selbst und für euer ewiges Leben. Für das Erdenleben schaffet ihr ständig, und keine Arbeit ist euch zu viel, so es gilt, eurem Körper ein Wohlbehagen zu schaffen. Doch wirket für eure Seele und nützet für diese das Licht des Tages noch aus. Wendet alle eure Lebenskraft an, um meinem Willen gemäß zu leben, in der Liebe zu mir und zum Nächsten. Dann schaffet und wirket ihr mit Erfolg. Dann kann sich die tiefste Nacht herabsenken über die Erde und alle, die der Finsternis nicht zu entfliehen suchten. Ihr werdet einen lichtvollen Morgen erleben. Es wird ein neuer Tag anbrechen für euch in strahlendstem Licht. Ihr werdet in meinem Reich weilen und auf ewig der Nacht des Todes entronnen sein. Amen.